الحمد لله معز الإسلام بنصره، ومذل الشرك بقهره، ومصرف الأمور بأمره، ومستدرج الكافرين بمكره، الذي قدر الأيام دولا بعدله، وجعل العاقبة للمتقين بفضله. والصلاة والسلام على من أعلى الله منار الإسلام بسيفه، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واقتفى إلى يوم الدين أثره. أما بعد، machen inshallah weiter mit dem 62. Fajr-Unterricht von das Buch Jama' al-Ulum al-Hikam von Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah. Und wir sind stehen geblieben bei dem 15. Hadith an Abi Hurairah radiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam qal: Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah, ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. Also von Abu Huraira radiallahu anhu, von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte: Wer an Allah und den letzten Tag glaubt, der soll Gutes sprechen oder schweigen. Und wer an Allah und den letzten Tag glaubt, der soll großzügig sein zu seinem Nachbarn. Und wer an Allah und den letzten Tag glaubt, der soll großzügig sein zu seinem Gast. Überliefert bei Al-Bukhari und Muslim. Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah sagt weiter: Das zweite von dem, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Gläubigen in diesem Hadith befohlen hat, ist die Großzügigkeit zu dem Nachbarn. Und in manchen Überlieferungen ist der Verbot, dem Nachbarn Leid zuzufügen. So, was denn, was das Leidzufügung oder Zufügen zu dem Nachbarn betrifft, so ist das verboten. Denn das Leid zufügen ohne Recht ist verboten für jeden. Ja, dass man jeden, egal wem, ist es verboten. Jedoch, bei dem Nachbarn ist es noch härter verboten, noch schlimm, noch größer verboten. Und in Sahihain, yani al-Bukhari und Muslim, von Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, auch von Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er gefragt wurde: Ayyu dhanbi a'zam, welche Sünde ist am gewaltigsten? Er sagte: An taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak, dass du Allah ein Gleichnis machst, wo er dich erschaffen hat. Qila thumma ay, es wurde gesagt: Dann was? Er sagte: Dass du deinen Sohn tötest aus Angst, dass er mit dir speist. Es wurde gesagt: Dann was? Dann sagte er: Dass du mit der Frau deines Nachbarn Zina, eine Unzucht, begehst. Und den Musnad Imam Ahmad von al-Miqdad ibn al-Aswad, dass er sagte: Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Was sagt ihr über Zina? Sie sagten: Es ist haram. Allah und sein Gesandter verboten es. So ist es haram bis Yawm al-Qiyamah. Da sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, dass der Mann mit 10 Frauen, oder dass der eine mit 10 Frauen Zina begeht, ist leichter für ihn, als dass er mit der Frau seines Nachbarn Zina begeht. Er sagte: Was sagt ihr über Diebstahl? Sie sagten: Haram, den Allah und sein Gesandter verboten ist. So ist es haram. Er sagte: dass der eine stehlt von 10 Häusern, ist leichter für ihn, als dass er von seinen Nachbarn oder seinen Nachbarn bestellt. Und in Sahih al-Bukhari ist von Abi Shuraih, von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte: Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Bei Allah, derjenige ist nicht gläubig. Bei Allah, derjenige ist nicht gläubig. Bei Allah, derjenige ist nicht gläubig. Sie sagten: Wer, ja Rasulallah? Er sagte: Derjenige, von dessen Leid sein Nachbar nicht sicher ist. Und Imam Ahmad und andere überlieferten es von Hadith von Abu Huraira radiallahu anhu. Und Sahih Muslim ist von Abu Huraira, von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte: In Jannah tretet nicht ein derjenige, von dessen Leid sein Nachbar nicht sicher ist. Und der Imam Ahmad ibn al-Hakim überlieferten von Hadith von Abu Huraira auch, dass er sagte, es wurde zum Gesandten sallallahu alaihi wasallam gesagt, die und die, yani eine Frau, betet in der Nacht und fastet den Tag. Und in ihrer Zunge ist etwas, womit sie ihren Nachbarn Leid zufügt. Okay? Yani sie spricht schlecht über, durch ihr Sprechen, yani fügt sie ihren Nachbarn Leid zu. Er sagte, nichts Gutes ist in ihr. Sie ist im Feuer. Und es wurde ihm gesagt, die und die, yani eine Frau, betet, yani nur die Pflichtgebeten, fastet Ramadan und spendet ihre Zakat. Und sie hat nichts außerdem. Und sie fügt niemandem Leid zu. Er sagte, sie ist im Jannah. Okay, und der Wortlaut bei Imam Ahmad ist, und sie fügt ihre, mit ihrer oder durch ihre Zunge ihren Nachbarn keinen Leid zu. Und der Hakim überlieferte von Hadith von Abi Juhayfata, dass er sagte, ein Mann kam zum Prophet sallallahu alaihi wasallam und beschwerte sich über seinen Nachbar. So sagte er ihm, schmeiße deine Sachen auf dem Weg, auf der Straße. So kamen die Menschen an diese vorbei und verfluchten ihn, yani den Nachbarn. So kam er zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und sagte, ja Rasulallah, was habe ich von den Menschen gefunden? Er sagte, was hast du von den Menschen gefunden? Er sagte, sie verfluchen mich. Er sagte, so hat dich Allah verflucht vor den Menschen. Er sagte, ja Rasulallah, so werde ich dazu nicht zurückkehren. Yani er wird das nicht mehr machen. Und Abu Dawud überlieferte diesen Hadith mit seiner Bedeutung von Hadith von Abu Huraira und er erwähnte darin nicht den Zitat, so hat dich Allah vor den Menschen verflucht. Und Al-Kharaiti überlieferte von Hadith von Umm al-Mu'minin Umm Salama radiallahu anha, dass sie sagte, ein Schaf von unseren Nachbarn kam bei uns rein. So hat es etwas von uns genommen. So stand ich auf und zog es von ihrem Mund oder von seinem Mund. So sagte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nichts weniges von den nichts weniges ist von dem Leid zu fügen zu den Nachbarn. Was aber die Großzügigkeit zu den Nachbarn betrifft und die Güte zu ihm, so ist es befohlen. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und Allah azza wa jalla sagte, وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الله عز وجل sagt, und dient Allah oder gebührt der Ibadah Allah und gesellt ihm nichts bei. Und zu den Eltern sollt ihr gütig sein und zu den Verwandten, den Weisen, den Armen, dem verwandten Nachbarn, dem fremden Nachbarn, dem Gefährten zur Seite, dem Sohn des Weges und denen, die eure rechte Hand besitzt. Allah liebt nicht, wer eingebildet und prahlerisch ist. So hat Allah Ta'ala in diesem Vers zwischen der hat Allah in diesem Vers gesammelt zwischen der Erwähnung seinem Rechten über den Diener, seinem Recht über den Diener und die Rechte der Diener über die Diener auch. Und er machte die Diener, zu denen er befohlen hat, gütig zu sein, zu fünf Arten. Erstens, diejenigen, zwischen denen und der Mensch eine Verwandtschaft ist. Und er spezialisierte oder er nannte davon speziell die Eltern, weil sie von den restlichen Verwandten etwas an erster Stelle kommen, was, womit er oder sie haben etwas, wo die restlichen Verwandten mit ihnen nicht beteiligt sind. Denn sie sind der Grund für die Existenz des Sohnes oder des Kindes. Und sie haben das Recht der Erziehung und der Bestrafung, okay, und so weiter. Zweitens, wer schwach ist und die Güte benötigt, und das ist zwei Arten, wer bedürftig ist wegen der Schwäche seines Körpers, und das ist der Weise, ja, und wer bedürftig ist, weil er wenig Geld hat, und das ist der Arme. Der dritte ist, wer ein Recht hat zu der Nährung und zu verkehren, ja, dass man mit ihm verkehrt. Und er machte sie zu drei Arten. Ein Nachbar, der verwandt ist, ein Nachbar, ja, der gleich daneben ist, und der Nachbar des Nachbars. Okay? Oder besser gesagt, es gibt natürlich in Tafsir von diesem Vers verschiedene Bedeutungen davon. Ja? Zum Beispiel der Nachbar, der verwandt ist. Es gibt hier entweder der Nachbar, zwischen dem und dir eine Verwandtschaft ist, oder der Muslim. Okay? Und Al-Jar al-Junub gibt es auch die Überlieferung. Oder die Bedeutung, das ist der Jude und der Christ. Okay? Oder, wie Mujahid sagt auch, der Jude und der Christ überlieferte Ibn Jarir und Ibn Abi Hatib. Und Mujahid sagte darüber, es ist der Begleiter auf der Reise. Okay? Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, Jibril hatte nicht aufgehört, mir den Nachbar nahe zu legen, oder mir nahezulegen, gut zu den Nachbarn zu sein, bis ich geglaubt habe, dass er ihn vererben oder erben wird. Okay, überliefert in Bukhari und Muslim. Okay. Und die Mufassirun, die Tafsir-Gelehrten, sind sich uneinig über die Bedeutung davon. So, gab es welche von denen, wie wir gesagt haben, die gesagt haben, das ist der Nachbar zwischen der Al-Jari Dhul-Qurba, ist der Nachbar, der eine, zwischen dem und dir eine Verwandtschaft ist. Und der Jar Al-Junub ist der Fremde. Und von denen ist, von den Mufassirin sind welche, die Frau unter, die Nachbarin, unter die Al-Jar Dhul-Qurba gestellt haben. Oder unter den Jar al-Junub. Okay? Und von denen gibt es auch welche, die den Begleiter oder den Gefährten auf der Reise unter den Jar al-Junub untergestellt haben. Und unter der Bedeutung. Okay? Und es wurde vom Prophet sallallahu alaihi wasallam überliefert, dass er in seinem Dua gesagt hatte, A'udhu bika, ich suche Zuflucht bei dir von den schlechten Nachbarn im Haus der Niederlassung, denn der Nachbar in der Wüste verändert sich. Und von denen gibt es welche, die gesagt haben, Al-Jar Dhul-Qurba ist der muslimischer Nachbar und Al-Jar al-Junub ist der Kafir. Und im Musnad al-Bazar ist von Hadith Jabir Marfu'an, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam natürlich gesagt hat, Al-Jiran thalatha, die Nachbarn sind drei Arten. Jarun lahu haqqun wahid, ein Nachbar, der einem Recht hat. Ja? Und das ist der unterste oder der niedrigste Nachbarn in den Rechten. Und ein Nachbar, der zwei Rechten hat und ein Nachbar, der drei Rechten hat. Und das ist der beste von Nachbar von den Rechten. So, was den betrifft, der einen Recht hat, so ist das der Muschrik, der Nachbar, der Muschrik ist. So hat er das Recht des Nachbarn. Und derjenige, der zwei Rechte hat, ist ein Muslim, ein Nachbar, der Muslim ist. Der hat das Recht des Islams und ein Recht des Nachbarn. Was derjenige betrifft, der drei Rechte hat, so ist es ein Nachbar, der Muslim ist und noch dazu verwandt ist. So hat er das Recht des Islams, das Recht des Nachbarns und das Recht der Verwandtschaft. Und es wurde überliefert, dieser Hadith wurde überliefert von anderen Wegen, ja, oder anderen Wortlauten, welche Muttasil oder Mursal ist. Yani welche gibt, die Muttasil sind oder Mursal. Okay, jedoch über die alle gibt es Sprechen, yani wurde gesprochen. Yani, manche wurden, oder über die alle gibt es Mängel. Ja, oder wurde Mängeln gesprochen. Es wurde auch gesagt, Al-Jar Dhul-Qurba ist der Nähere, der gleich an dir klebt. Und Al-Jar Al-Junub ist der Weite. Und das ist die erste Bedeutung, die wir erwähnt haben. Und in Sahih al-Bukhari ist von Aisha radiallahu anha, dass sie sagte, ich sagte, ja Rasulullah, ich habe zwei Nachbarn. So, für wem soll ich schenken? Er sagte, zu den Näheren, der am Näheren zu deiner Tür ist. Okay? Und eine Gruppe von den Salaf sagten, die Grenze des Nachbarn sind 40 Häuser. Und es wurde auch gesagt, im Kreisform, von jeder Seite. Okay? Und in Marasil, Zahri ist, dass er ein Mann zum Propheten sallallahu alaihi wasallam kam und beschwerte sich über seinen Nachbarn. So befahl der Prophet sallallahu alaihi wasallam einer seiner Gefährten, dass er ruft, wahrlich, 40 Häuser sind Nachbarn. Ja, yani, bei 40 Nachbarn oder bis 40 Häuser sind Nachbarn oder ein Nachbar für dich. Ja? Und der Zahri sagte, 40 da und 40 da und 40 da und 40 da. Yani, zwischen, vor ihm, hinter ihm, von seiner Rechten und von seiner Linken. Und der Imam Ahmad wurde gefragt über jemand, der etwas kocht, während er in Darus Sabil ist, yani im Haus des Weges. Ja? Was ist ein Haus des Weges? Das ist ja ein Haus, wo die Leute auf der Durchreise sind. Ja? Und mit ihm im Haus sind 30 oder 40 Leute. Ja, nicht, sie wohnen mit ihm im gleichen Haus. Er sagte, er soll mit sich selber anfangen und dann mit denjenigen, über die er eine Verantwortung hat. Dann, wenn was überbleibt, dann gibt er den Näheren zu ihm. Ja? Und wie soll er ihnen alle geben? Yani? Vielleicht derjenige, der seinen Nachbarn ist. Ja? Yani ist leichtsinnig mit dieser Menge oder hat yani nicht so viel. So soll er nicht zu ihm schicken. Ja? So, was denn? Nachbarn in Al-Janab oder Al-Janub ist, so wurde es gedeutet oder deutete es eine Gruppe mit der Frau, mit der Ehefrau, und eine Gruppe deutete es, davon ist Ibn Abbas, mit dem Gefährten oder Begleiter auf der Reise. Okay? Jedoch sie wollten nicht oder sie beabsichtigten nicht, den Gefährten an der Niederlassung nicht yani herausnehmen, sondern meinten, dass die Gefährtung auf der Reise genügt. Denn die Gefährtung, die ewige yani ewige Begleitung oder Gefährtung in der Niederlassung, ist natürlich eher, dass man gültig ist, ja. Und deswegen sagte Sa'id ibn Jubair, das ist der fromme Gefährte oder Begleiter. Und Zayd ibn Aslam sagte, das ist derjenige, der mit dir sitzt in der Niederlassung und dein Begleiter auf der Reise. Und Ibn Zayd sagte, das ist der Mann, der zu dir kommt und um dich ist, damit du ihn nutzt. Ja, nicht sogar den. Okay? Und den Musnad, und der Tirmidhi ist von Abdullah ibn Amr ibn al-As, von Nabi sallallahu alaihi wa sallam, dass er sagte, die besten Gefährten bei Allah sind die gütigsten, die am gütigsten zu ihren, oder die besten zu ihren Gefährten. Und die besten Nachbarn bei Allah sind die besten zu ihren Nachbarn. Der vierte ist, was zu dem Menschen kommt und nicht bei ihm ist. Und das ist Ibn Sabil, yani derjenige, der auf der Durchreise ist. Okay? Wenn er zu einem anderen Land kommt. Und andere deuteten es mit dem Nachbarn. Yani, er meint damit, derjenige, der auf der Durchreise ist, wenn er als Gast zu jemandem kommt. Und der fünfte ist Milk al-Yamin, yani jemand, diejenigen, deren Rechte ihr besitzt, yani, das sind die Sklaven. Okay? Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam legte nahe und oft, legte sie oft nahe und befahl, gütig zu ihnen zu sein. Und es wurde überliefert, dass das Letzte, was er nahegelegt hat, als er starb, war As-Salah wa ma malakat aymanukum, das Gebet und was eure Rechte besitzt. Und manche Salaf fügten dazu, war auch, was der Mensch besitzt von den Tieren und Vieh. Und wenn wir zu den Hadith oder zu der Erklärung lasst uns zu der Erklärung von Hadith von Abu Huraira über die Großzügigkeit zu den Nachbarn zurückkehren. Und in den Sahihain von Aisha und Ibn Umar radiallahu anhum ist von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte, Jibril hatte nicht aufgehört, mir den Nachbarn nahezulegen, bis ich geglaubt habe, dass er ihm vererben oder erben wird. So, von den Arten der Güte zu den Nachbarn ist, ihn zu trösten, wenn er dies benötigt. Und den Musnad von Umar, radiallahu anhu, von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte, la yashba' al-mu'min duna jarih. Der Gläubige wird nicht satt ohne seinen Nachbarn. Okay? Und Al-Hakim überlieferte von Hadith von Ibn Abbas und Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er gesagt hat, Gläubig ist nicht derjenige, der satt wird, während sein Nachbar hungrig ist. Und in einer anderen Überlieferung von Ibn Abbas radiallahu anhuma, von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte, ich bin nicht sicher, oder ich habe keine Sicherheit für denjenigen, oder über denjenigen, der einschläft, satt, während sein Nachbar hungrig ist. Und in Musnad von Uqba ibn Amir, von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte, die ersten zwei Gegner, Yawm al-Qiyamah, sind zwei Nachbarn. Und im Kitab al-Adab von al-Bukhari, von Nabi sallallahu alaihi wasallam, von Ibn Umar radiallahu anhuma, von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte, wie oft wird ein Jar, ein Nachbar, an seinen Nachbarn Yawm al-Qiyamah hängen? So sagt er, ja Rab, dieser hat seine Tür zugemacht ohne mich. So hindert er, ja, oder vor mir, so hindert er seine Güte von mir. Al-Kharaiti und andere überlieferten mit einer schwachen Überlieferung von dem Hadith von Atai al-Khurasani, von Amr ibn Shu'aib, von seinem Vater, von seinem Großvater, von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte, wer seine Tür zumacht vor seinem Nachbar, aus Angst über seine Familie und sein Geld, so ist er nicht gläubig. Und nicht gläubig ist derjenige, von dessen Leid sein Nachbar nicht sicher ist. Wisst ihr was, oder weißt du, was das Recht des Nachbarn ist? Wenn er dich um Hilfe ruft, hilfst du ihm. Und wenn er von dir ausleiht, von dir leiht, dann leihst du ihm. Yani, wenn er dich bittet, ihm zu leihen, leihst du ihm. Und wenn er arm wird, dann gibst du ihm. Und wenn er krank ist, besuchst du ihn. Und wenn ihm Gutes passiert, gratulierst du ihm. Und wenn ihm eine Katastrophe geschieht, dann sprichst du ihm dein Beileid, oder tröstest du ihn. Und wenn er stirbt, dann folgst du seiner Janaza. Und dass du nicht über ihm baust, yani, wenn er dein Nachbar ist, dass du nicht deine Mauer höher als seine Mauer baust. So hältst du von ihm den Wind ab, außer mit seiner Erlaubnis. Und füge ihm kein Leid zu mit dem Wind oder mit dem Geruch deines Kochen. Außer, ja, nee, lass ihn nicht riechen, was du kochst, ja, dass du ihm Leid damit zufügst, außer dass du ihm davon auch was gibst. Ja. Und wenn du Obst kaufst, dann beschenke ihm. Wenn du das nicht tust, dann bringe sie heimlich rein. Und nicht, dass dein Sohn damit rausgeht, damit er seinen Sohn damit fertig macht oder ja, nee, damit prahlt. Ja. Ibn Rajab rahimahullah sagt, und diese Bedeutung, yani diese Worte, dass man sie als Marfu'a, yani von der Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam sagt, ist falsch. Ha? Oder yani nicht bekannt. Ha? Und vielleicht ist es von dem Tafsir, von der Deutung von Atai al-Khurasani. Okay. Es wurde auch überliefert von Atai, von al-Hasan, von Jabir, marfu'an, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, das Mindeste des Rechts des Nachbarschaft, der Nachbarschaft ist, dass du deinen Nachbarn nicht Leid zufügst durch den Geruch deines Kochens, außer dass du ihm davon was gibst. Und in Sahih Muslim ist von Abu Dharr radiallahu anhu, dass er sagte, mein Gefährte sallallahu alaihi wasallam lag mir nahe, oder legte mir nahe, dass wenn ich etwas, wenn du etwas, yani Marak kaufst, kochst, dann lass viel Wasser dabei sein. Und dann schaue zu den Leuten des Hauses deines Nachbarn oder deiner Nachbarn. So gib ihnen davon oder treffe ihnen davon mit gutem, yani gebe ihnen was davon. Und in der Überlieferung und in einer Überlieferung ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: O Abu Dharr, wenn du etwas Marak kochst, yani, so, es ist etwas mit Fleisch und Soße und so, ja, oder auch ohne Fleisch, dann lass viel Wasser dabei sein und gebe deinen Nachbarn. Und in Musnad und Tirmidhi von Abdullah ibn Amr ibn As radiallahu anhuma ist, dass er einen Schaf schlachtete. So sagte er: Habt ihr davon unseren Nachbarn, der Jude, beschenkt? Dreimal hat er das gesagt. Dann sagte er: Ich hörte den Propheten sallallahu alaihi wasallam sagen, Jibril hat nicht aufgehört, mir den Nachbarn nahe zu legen, bis ich geglaubt habe, dass er ihn vererben oder erben wird. Und das Sahihain von Abi Huraira radiallahu anhu von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte: Keiner von euch soll seinen Nachbarn hindern, seinen Holz in seine Mauer zu geben, ja, oder zu montieren oder so, ja. Dann sagt Abu Huraira: Was ist mit mir, dass ich sehe, dass ihr davon abgewendet seid? Wallahi, ich werde damit oder dies zwischen eure Schulter schmeißen. So, wir hören hier inshallah auf und machen morgen weiter inshallah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa jazakumullahu khairan, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.